geil auf jeden After. Kamaka, was sind sie? Arsch hoch, burnen die. Und ich burnen dieses Vieh. Wie ein Hund, weil sie's verdient. Gib dir selbst auf deinen Kudo. Bitch, ich feier deine Popo. Also muss ich dich so nageln, als wäre ich ein Perro. Wie ein Plato bin ich unten rum behangen. Sex ist Therapie, ich muss dich stundenlang behandeln. Brauchst mich nicht so anzugucken, so läppisch. Was hast du schon gezogen? Probiert mal! Frauenarzt, du coole Frauenarzt, du coole Frauenarzt.